gab ihr K.O.-Tropfen ins Glas. Danach liebte sie die ganze Nacht. Doch da kam ich nicht zum Schuss und wurf sie auf den Müll. Holte mir einfach die nächste Schlampe nach. Ich wollte gar nicht viel, nur dass sie mich nicht verlässt. Ich dachte nicht viel, als ich sie im Keller angekettet hab. Denn sie soll bei mir leiden, sie soll nicht weglaufen können. Sie wollte mich meiden, ich halte sie bei mir gefangen. Ich bin krank auf ne Art, die ihr grad nicht versteht. Doch genau dieser Tag nahm die Würde meines Lebens nicht von ihr. Denn sie hat dieses Schema konstruiert. Zuerst die Freiheit nehmen, danach kann man Menschen kontrollieren. Ja, okay, sie ist nicht fein, meine kranke Ader. Ich wurde ausgekotzt, aber das ist mir egal. Baby, strip me und spüre keine Qual mehr. Nur diese Frage nach dem Wieso kann ich euch jetzt mal erklären. Er ist krank, ich bin sick, wir beide sind verrückt, ich bin er. Zusammen nennt man sowas schizophren. Wir sind krank, ich bin krank, er ist krank, du bist krank. Zusammen werden wir von denen nur wie Junkies angesehen. Er ist krank, ich bin sick, wir beide sind verrückt, ich bin er. Zusammen nennt man sowas schizophren. Wir sind krank, ich bin krank, er ist krank, du bist krank. Zusammen werden wir von denen nur wie Junkies angesehen. Von außen der unscheinbare Junge, doch aus mir kommen Geister, die den Jungen sicher verschlungen. Ich bin krank im Innern meines Kopfs, vor allem wenn die Stimme wieder einmal klopft, mit mir spricht und zieht mich wegen meiner Triebe aus meinem Loch. Weiß, was jetzt passiert und merke, wie aus Freude mein Herz wie ihre pocht. Packe meinen Koffer mit den benötigten Utensilien, werde sie essen, davor quälen wie hungrige Reptilien. Ich liebe es, das Hirn zu braten, zu essen und die Überreste mit dem Spaten zu verscharren. In mir sind die dunkle Triade vertreten, Eigenschaften, die mich zu Hades erheben. Werde alles mit Kamera aufnehmen, um mich dann an meiner Taten selber hochzuheben. Dieses räudige Wesen wird niemals verstehen, dass ich durch euch ihre Tränen es nur mit noch mehr Freuden erlege. Brate seine Länder auf Medium, denn das Blut schmeckt für mich wie eine Bestätigung. Er ist krank, ich bin sick, wir beide sind verrückt, ich bin er. Zusammen nennt man sowas schizophren. Wir sind krank, ich bin krank, er ist krank, du bist krank. Zusammen werden wir von denen nur wie Junkies angesehen. Er ist krank, ich bin sick, wir beide sind verrückt, ich bin er. Zusammen nennt man sowas schizophren. Wir sind krank, ich bin krank, er ist krank, du bist krank. Zusammen werden wir von denen nur wie Junkies angesehen.